Ich schleppte mich zum Quartier. Das Deck war nicht erleuchtet, um Petroleum zu sparen, und ich schlug mir 4-mal die Schienbeine auf, ehe ich bis zum Forecastle kam. Was da alles auf dem Deck herumlag, lässt sich nur dadurch näher beschreiben, dass ich sage, da lag alles auf dem Deck herum. Alles, was die Erde hervorbringt, je hervorgebracht hat. Unter diesem alles lag sogar ein schwer besoffener Schiffszimmermann. Der Zimmermann der Eurike, der sich in jedem Hafen sinnlos besoff und den ersten Tag auf Fahrt nicht einmal als Besenstiel gebraucht werden konnte. Der Skipper war nur froh, wenn ihm nicht jedes Mal die ABs dabei Gesellschaft leisteten und wenigstens einer der ABs noch genug Leben zurückbehalten hatte, um am Ruder zu stehen. Der Zimmermann, die 3 ABs und noch ein paar andere hätten ruhig Westen bekommen dürfen. Sie hätten keine Versicherung vermanscht. Anders, sie hätten die wackeligste Versicherung gerettet, ohne zu wissen, was man von ihnen wollte. Sie hatten auch die meiste Aussicht, mit in Boot 1 zu kommen, das der Skipper brauchte, um das wohlgepflegte Journal zu retten und die Lizenz zu behalten, mit Auszeichnung für Pflichteifer trotz Lebensgefahr. Nun musste ich die Kaffeekanne nehmen und damit zur Galley gehen, wo der Kaffee auf dem Kochherd stand, und sie füllen. Dann hatte ich den Weg zum 3. Mal zu machen, über das Verdeck, wo kein Licht brannte. Meine Schienbeine bluteten. Aber da war keine Handapotheke an Bord, und wenn wirklich der erste Offizier irgendwo etwas versteckt hielt für erste Hilfe, wegen solcher Kleinigkeiten durfte man ihm nicht kommen. Jetzt bearbeitete ich meinen Heizer, um ihn hochzukriegen. Er wollte mich ermorden, dass ich es wagte, ihn schon zu wecken. Und als die Glocke ausrief und er den heißen Kaffee noch nicht hatte schlucken können, wollte er mich ein zweites Mal ermorden, weil ich ihn zu spät geweckt hatte. Sich zu streiten ist Kraftvergeudung. Nur Narren streiten sich. Sag deine Meinung, wenn du überhaupt eine hast, was selten genug der Fall ist, und dann halt's Maul und lass den anderen reden, bis ihm das Maul aus den Angeln fällt. Sage immer Ja zu der Meinung des anderen, und wenn er dann fertig ist und nicht mehr japsen kann und dich fragt, na, habe ich nicht recht? Dann erinnere ihn so nebenbei daran, dass du ihm deine Meinung ja schon längst gesagt hättest, dass er aber im Übrigen durchaus recht habe. Eine Woche lang Heizer der Rattenwache wecken, macht jemand auf Jahre hinaus unfähig, Politik zu begreifen. Der Kaffee war heiß, schwarz und bitter. Kein Zucker, keine Milch. Brot war vorhanden, aber man aß es trocken, weil die Margarine stank. Der Heizer kam zum Tisch, fiel auf die Bank, richtete sich hoch und während er die Kaffeetasse an den Mund führen wollte, fiel sein Kopf herunter und schlug auf die Tasse, dass sie umkippte. Er schlief schon wieder und tastete träumerisch nach dem Brot, um sich ein Stück abzureißen, weil er vor Müdigkeit das Messer nicht halten konnte. Jede seiner Bewegungen wurde vom ganzen Körper ausgeführt, nicht nur mit den Händen, den Armen, den Fingern, den Lippen oder dem Kopfe. Die Glocke rief aus, er bekam einen Wutanfall des Kaffees wegen und sagte, »Geh runter, ich komme gleich. Kümmere dich um Schlackenwasser.« Als ich an der Galley vorbeikam, sah ich Stanislav im Dunkeln da herumwirtschaften. Er versuchte, Seife zu stehlen, die der Koch vielleicht irgendwo versteckt haben mochte. Der Koch stahl die Seife vom Steward und der Steward stahl die Seife aus dem Koffer des Skippers. »Zeig mir doch mal den Weg runter in die Stokehold, in den Kesselraum, Lavski«, sagte ich zu ihm. Er kam raus und wir stiegen auf eine höhere Etage zu, die das Halbdeck vom Mittschiff war. Er zeigte mir einen schwarzen Schacht. »Da gehen die Leitern runter.« »Du kannst nicht fehlgehen«, sagte er, und ging wieder zurück zur Galley. Aus der tiefschwarzen und doch so glänzend klaren Meeresnacht blickte ich hinunter in den Schacht. In einer unendlich erscheinenden Tiefe sah ich eine flackernde, dunstige, rauchige Helle. Diese Helle war rötlich vom Widerschein der Kesselfeuer. Mir war, als sähe ich in die Unterwelt. In diesen rötlichen, dunstigen Schein trat jetzt eine nackte, menschliche Gestalt, verrußt und mit glitzernden Streifen rieselnden Schweißes. Die Gestalt stand da, die Arme verschränkt und starrte bewegungslos auf die Quelle des rötlichen Scheines. Dann bewegte sich die Gestalt, ergriff ein langes, schweres Schüreisen und stellte es an die Rückwand, nachdem sie unschlüssig damit herumgewirtschaftet hatte. Die Gestalt ging jetzt vor, bückte sich, und einen Augenblick darauf war es, als sei sie von Flammen umlodert. Dann reckte sich die Gestalt hoch, die Flammen waren verlöscht, und übrig blieb nur der gespenstische, rötliche Schein. Ich wollte die Leiter hinuntergehen. Als ich aber einen Fuß auf die oberste Stufe gesetzt hatte, schlug mir eine entsetzliche Säule von Hitze, erstickendem Ölgestank, Kohlenstaub, Flugasche, dickem Petroleumqualm und Wasserdampf entgegen. Ich fiel zurück und mit einem lauten Japser schnappte ich nach frischer Luft, weil ich glaubte, meine Lungen könnten nicht mehr arbeiten. Aber es half nichts. Ich musste hinunter. Da war ein Mann unten, ein lebender Mann, der sich bewegen kann. Und wo ein anderer Mensch sein kann, da kann auch ich sein. Ich kletterte rasch 5 oder 6 Sprossen, dann aber ging es nicht mehr. Mit einem Rasen sauste ich wieder hoch, um Luft zu bekommen. Die Leiter war aus Eisen, die Sprossen aus fingerdickem Rundeisen. Nur an der einen Seite war ein Geländer, die andere Seite, die äußere Seite, war ohne Geländer. Also gerade die Seite war offen, wo man in den Schacht abstürzen konnte, während die Seite, die an der Wand der Maschinenhalle war, mit einem Geländer gesichert war. Als ich meine Lungen wieder aufgefüllt hatte, machte ich den 3. Versuch und ich kam auf eine Plattform. 3 Schritte über die Plattform, die nur einen halben Schritt breit war, führten zum Ende der Platte, wo eine 2. Leiter tiefer in den Schacht ging. Diese 3 Schritte konnte ich aber nicht machen. In Gesichtshöhe war hier die Aschenhiefwinsche und das Dampfrohr der Winsche hatte einen langen, aber ganz dünnen Riss. Durch diesen Riss zischte ein brühend heißer Wasserdampf, scharf und schneidend, wie eine Stichflamme. Der Riss lag so, dass, selbst wenn man sich bückte, man diesem schneidenden Dampfstrahl nicht ausweichen konnte. Ich versuchte, mich hochzurecken, aber dann wurden die Arme und die Brust angefressen und verbrüht. Inzwischen musste ich hoch, um Luft zu schöpfen. Ich war auf falschem Wege. Das war nicht der meine. Ich ging wieder zur Galley, wo Stanislav immer noch nach Seife suchte. »Ich gehe mit dir runter. Komm, los«, sagte er bereitwillig. Als wir auf dem Wege waren, sagte er, »Du bist doch nie Kesselbums gewesen, nicht wahr? Habe ich doch gleich gesehen. Zu einer Winsche sagt man doch nicht guten Tag. Der haut man eins auf den Schädel und fertig.« Ich war nicht in der Laune, ihm jetzt zu erzählen, wie man mit Dingen umzugehen hat, die eine Seele haben. »Recht hast du, Lawski. Bin nie beim Kessel gewesen. Habe noch nie da überhaupt reingeguckt. War Deckarbeiter, Steward, Kabinenjunge, seit ich meinen ersten Eimer gesehen habe. Nie schwarzen Gang gerochen, war mir immer zu stickig. Sag, willst du mir nicht für die erste Wache eine Krume zur Hand gehen? Rede nicht lange, freilich. Komm nur voran. Wir werden die Kohlsuppe schon kochen. Kenne deine Sorgen.« Dein erster Leichenwagen. Ich kenne die Särge, kannst mir glauben. Aber manchmal dankst du Himmel und Hölle, dass dir eine Jurike quer von Bug kommt und du hoppst drauf mit einem Wonnegefühl, als ob... Ja, hab nur keine Bange. Wenn was krumm geht, ruf nur mich. Ich zieh dich schon raus aus dem Dreck. Wenn wir auch alle miteinander Tote sind, nur nicht verzagen. Schlimmer kann es nicht kommen. Es kam aber schlimmer. Man kann ein Totenschiff fahren. Man kann ein Toter sein, ein Toter zwischen Lebenden. Ausgelöscht kann man sein, aus der Reihe der Lebenden, hinweggeweht von der Oberfläche der Welt und kann dennoch gezwungen sein, entsetzliche Qualen zu erdulden, denen man nicht entgehen kann, weil man schon tot ist, weil einem kein weiterer Weg zur Flucht offen gelassen ist. 29. Ich sah Stanislav zu dem Schacht gehen, den ich soeben verlassen hatte, weil ich glaubte, ich hätte mich im Wege geirrt. Er kletterte die Leiter ohne zu zögern runter und ich folgte ihm. Als wir am Ende der ersten Leiter waren und auf die Platte kamen, die unter dem heißen Dampfstrahl lag, sagte ich, »Da können wir nicht durch. Da wird uns die Haut bis auf die Knochen abgeledert.« »Meist gibt es was ab. Ich kann dir morgen meine Arme zeigen. Aber wir müssen durch«, sagte Stanislav. »Hilft nichts. Kein anderer Weg zu den Kesseln für uns. Die Ingenieure lassen uns nicht durch die Maschinenhalle gehen. Wir sind zu dreckig. Außerdem ist es gegen die Vorschrift.« Während er das noch sagte, sah ich, wie er plötzlich seine Arme um den Kopf schlug, sich so Gesicht, Ohren und Nacken schützend. Nun drehte, quetschte und reckte er sich zwischen den glühend heißen Dampfrohren, wo die Schutzpackungen längst abgefault und abgerissen waren, und der glühend heißen Kesselwand hindurch wie eine geölte Zitterschnecke. Das könnte ihm kein Schlangenmensch nachmachen, dachte ich, als ich das sah. Aber ich erfuhr nun, dass der ganze Kesselbums das genau ebenso zu machen hatte, und ich verstand auch mit einem Mal, warum es auf der Jurike so viele Dinge zu essen gab, die kein Mensch essen konnte und die über Bord flankiert wurden. Das Flankieren durfte der Koch nicht sehen. Dann gab es einen Mordskrach, weil alle Salzschwarten, alles Ungenießbare, das in den Magen nicht hinein wollte, weil der Magen sich sträubte, in die Küche zurückgebracht werden musste, damit daraus Irish Stew, Frikadellen, Gulasch, Haché und ähnliche Delikatessen gemacht werden konnten. »Hast du nun gesehen, Sohn, wie das gemacht wird? Besinne dich nicht lange.« Wenn du dich erst besinnst, dir das lange anguckst und darüber nachdenkst, dass du an der einen Seite verbrüht werden magst und an der anderen Seite hinuntersausen kannst in den Schacht, dann geht's gar nicht. Arme um den Kopf, sieh, so, und dann Schlange gemacht. Kann dir eines Tages von Nutzen sein, wenn du anderen Leuten zu tief in die Taschen gelinst hast und man dir eiserne Vorhänge an die Fenster hängt. Bin ich auch schon durchgekommen. Immer gut, wenn man in der Übung bleibt. Du weißt nie, wie du es gebrauchen kannst. Hopp an! Schwupp. Da war ich durch. Ich fühlte Heißes an meinen Armen, aber das war sicher nur Einbildung. Am anderen Ende der Platte ging eine lange eiserne Leiter weiter hinunter zu den Grundmauern der Unterwelt. Diese zweite Leiter war so heiß, dass mein Taschentuch, das ich bisher benutzt hatte, wertlos wurde. Ich musste mich mit den gebogenen Ellbogen in das Geländer hängen, um Halt an der Leiter zu greifen. Je tiefer ich kam, desto dicker wurde die Luft, desto heißer, qualmiger, öliger und unerträglicher. Die Hölle, die ich nun endlich nach meinem Tode erreicht hatte, konnte das nicht sein. In der Hölle hatten ja auch die Teufel zu leben, hier aber konnten keine Teufel leben. Das war undenkbar. Doch da stand ein Mensch, ein nackter, schwitzender Mensch, der Heizer der Vorwache. Menschen konnten hier auch nicht leben. Aber sie mussten. Sie waren Tote, Ausgelöschte, Landlose, Passlose, Heimatlose. Die mussten, ob sie konnten oder nicht. Teufel konnten hier nicht leben, denn ein Rest von Kultur ist selbst den Teufeln gelassen. Das wusste Goethe sehr genau. Aber Menschen mussten hier nicht nur leben, sie mussten hier arbeiten. Und sie mussten hier so schwer arbeiten, dass sie alles vergaßen. Zuletzt sogar, nachdem sie lange vorher sich selbst vergessen hatten, sogar vergaßen, dass hier zu arbeiten unmöglich sei. Mir ist oft, ehe ich gestorben wurde und ehe ich zu den Toten kam, unverständlich gewesen, wie Sklaverei möglich sein kann, wie Militärdienst möglich sein kann, wie es möglich ist, dass Menschen, gesunde und vernünftige Menschen, sich ohne Protest vor Kanonen und Kartätschen jagen lassen. Dass Menschen nicht tausendmal lieber Selbstmord begehen, als Sklaverei, Militärdienst, Galeerenketten und Peitschenhiebe zu ertragen. Seit ich bei den Toten war, seit ich selbst ein Toter bin, seit ich ein Totenschiff fuhr, ist auch dieses Geheimnis für mich gelöst, wie sich ja alle Geheimnisse erst nach dem Tode offenbaren. So tief kann kein Mensch sinken, als dass er nicht immer noch tiefer sinken könnte. So Schweres kann kein Mensch erdulden, als dass er nicht noch Schwereres ertragen könnte. Hier ist es, wo der Geist des Menschen, der ihn angeblich über das Tier erhebt, ihn tief unter das Tier erniedrigt. Ich habe Packzüge von Kamelen, von Lamas, von Eseln und von Maultieren getrieben. Ich habe Dutzende unter diesen Tieren gesehen, die sich hinlegten, wenn sie nur mit 3 Kilogramm überladen waren. Die sich hinlegten, wenn sie sich schlecht behandelt glaubten, und die sich klaglos hätten zu Tode peitschen lassen, und auch das habe ich gesehen, als aufzustehen, die Last zu übernehmen oder die schlechte Behandlung weiter zu erdulden. Ich habe Esel gesehen, die zu Leuten verkauft worden waren, die Tiere schändlich peinigten, und die Esel hörten auf zu fressen und starben weg. Nicht einmal Mais vermochte ihren Entschluss zu ändern. Aber der Mensch, der Herr der Schöpfung, er liebt es, Sklave zu sein. Er ist stolz, Soldat sein zu dürfen und niederkartätscht zu werden. Er liebt es, gepeitscht und gemartert zu werden. Warum? Weil er denken kann. Weil er sich Hoffnung denken kann. Weil er hofft, dass es auch wieder besser gehen wird. Das ist sein Fluch und nie sein Segen. Mitleid mit Sklaven, Mitleid mit Soldaten und mit Soldatenkrüppeln, Hass gegen Tyrannen. Nein. Zuerst sind die Sklaven da, dann erscheint der Diktator auf der Bildfläche. Wäre ich über die Reling gesprungen, dann würde ich jetzt nicht in einer Hölle sein, wo selbst die Teufel es nicht aushalten können. Aber ich sprang nicht und habe nun kein Recht, mich zu beklagen oder gar andere anzuklagen. Lass den Bettler verhungern, wenn du den Menschen in ihm achtest. Ich habe kein Recht, mein trauriges Schicksal zu beklagen. Warum sprang ich nicht? Warum springe ich jetzt nicht? Warum lasse ich mich peitschen und martern? Weil ich hoffe, ins Leben zurückkehren zu können. Weil ich hoffe, New Orleans wiederzusehen. Weil ich hoffe und weil ich lieber durch die Schied schwimme, als meine gehätschelte und getätschelte Hoffnung in die Schied zu werfen. Imperator, du wirst niemals um Gladiatoren verlegen sein. Die schönsten und stolzesten Männer werden dich anflehen. O angebeteter, o bewunderungswürdiger Imperator, lass mich dein Gladiator sein. 30. Natürlich kann ich hier arbeiten. Da arbeiten ja auch andere. Das sehe ich mit eigenen Augen. Was ein anderer kann, das kann ich auch. Der Nachahmungstrieb des Menschen macht Helden und macht Sklaven. Wenn der nicht an den Peitschenhieben stirbt, dann werde ich sie wohl auch überleben können. Siehst du, der da, der geht direkt drauf los auf das Maschinengewehrfeuer. Donnerwetter nochmal, das ist ein Kerl, verflucht nochmal. Vor dem muss man Achtung haben, das ist ein Kerl, der hat Mumm in den Knochen. Natürlich kann ich das auch. So geht der Krieg voran. Und so fahren die Totenschiffe. Alles nach demselben Rezept. Die Menschen haben nur eine Schablone, nach der sie alles machen. Das geht so glatt, dass sie ihr Hirn gar nicht anzustrengen brauchen, um ein anderes Rezept auszudenken. Man geht nichts lieber als ausgetretene Pfade. Da fühlt man sich so schön sicher. Der Nachahmungstrieb ist schuld daran, dass die Menschheit innerhalb der letzten 6000 Jahre keine wahren Fortschritte gemacht hat, sondern trotz Radio und Fliegerei in derselben Barbarei lebt wie am Anfang der europäischen Periode. So hat es der Vater gemacht und so hat es der Sohn nachzumachen. Schluss. Was für mich den Vater gut genug war, wird für dich, du Rotznase, wohl erst recht gut genug sein. Die heilige Konstitution, die für George Washington und die Revolutionskämpfer gut genug war, ist erst recht gut genug für uns. Und die Konstitution ist gut, denn sie hat 150 Jahre schon ausgehalten. Aber auch Konstitutionen, die einmal junges, feuriges Blut in den Adern hatten, leiden mit der Zeit an Adernverkalkung. Die beste Religion ist eines Tages heidnischer Aberglaube. Und keine Religion macht hiervon eine Ausnahme. Allein das, was anders gemacht wurde als bisher, allein das, was unter Protest der Väter, Päpste, Heiligen und Verantwortlichen anders gedacht wurde, hat der Menschheit neue Ausblicke verschafft und ihr den Glauben gegeben, dass eines fernen Tages doch vielleicht ein Fortschreiten wird beobachtet werden können. Dieser ferne Tag wird in Sicht sein, sobald die Menschen nicht mehr an Institutionen glauben, nicht an Autoritäten und nicht an irgendeine Religion, welchen Namen man ihr auch immer geben mag. »Was stehst du denn rum? Wie heißt du überhaupt, Schlepp?« Mein Heizer war runtergekommen, grunzte und brummte übel gelaunt herum. »Pip-Pip ist mein Name.« Das schien seine Laune zu verbessern. »Dann bist du wohl ein Perser.« »Nein, ich bin Abyssinier. Meine Mutter war Parse. Die werfen ihre Leichen den Geiern vor.« »Wir den Fischen. Da scheint deine Mutter eine ganz anständige Frau gewesen zu sein. Meine war eine alte, verfluchte Zwei-Pesetas-Hure. Aber wenn du Hurensohn zu mir sagst, dann gibt's eins in die Fresse.« Also, er war Spanier. Wenn die drei Worte sprechen, dann sind zwei davon Hurensohn. Es kommt auf den Grad der Freundschaft an, ob man zu jemand sagen darf, dass seine Mutter eine Groschenhure war. Je näher man dabei der Wahrheit kommt, desto mehr Aussicht hat man, sich plötzlich ein Messer aus den Rippen ziehen zu können. Je weiter man von der Wahrheit entfernt ist, desto früher hört man die Antwort: »Muchas gracias, Señor. Vielen Dank. Bitte genieren Sie sich nicht. Stets zu Ihren Diensten.« Niemand hat so ein zartes und so albernes Ehrgefühl wie der dreckigste Prolet. Sie haben ihr Ehrgefühl da, wo es die anderen bei ihnen gerne sehen, weil sich dann so gut damit spielen lässt, zum Vorteil der anderen. Was brauchst du Ehre, Prolet? Lohn brauchst du, guten Lohn. Dann kommt die Ehre von selbst. Und wenn du auch noch die Fabrik hast, dann kannst du die Ehre ruhig den anderen dauernd überlassen. Dann erst wirst du erfahren, wie wenig sich die draus machen. Der Heizer der Vorwache zog jetzt einen glühenden, dicken Bolzen aus dem Feuer und steckte ihn in einen Eimer mit Frischwasser. In Seewasser kann man sich nicht waschen, es ist kaum gut genug zum Schlackenkühlen. Dann begann er sich zu waschen mit Sand und Asche, weil er ja keine Seife hatte. Der Kesselraum war durch zwei Lampen erhellt. Eine dieser beiden Lampen hing vor dem Dampfmeter, damit der Dampfdruck gelesen und von dem Heizer geregelt werden konnte. Die andere Lampe hing in einer Ecke und wartete auf den Schlepp. In dieser Welt der Toten wusste man nichts von einer Erde. Wusste man nichts davon, dass es Acetylenlampen, Kunstgaslampen, Gasolinlaternen, Spirituslaternen gab, gar nicht zu reden von Elektrizität, die sich durch Ankoppelung eines Dynamos leicht hätte erzeugen lassen. Aber jeder Cent, ausgegeben für die Ulrike, war verschwendetes Geld. Die Fische mit Geld zu füttern, wäre närrisch. Sie sollen zufrieden sein mit der Mannschaft. Diese Lampen hier waren bei den Ausgrabungen des alten Karthago gefunden worden. Wer die Form dieser Lampen kennenlernen will, gehe in ein Museum, sehe sich die römische Abteilung an, wo er unter den Töpferwaren auch diese Lampen, die wir hatten, finden wird. Es war ein Gefäß mit einer Tülle. In der Tülle steckte ein Ballen Putzwolle. Das Gefäß wurde gefüllt mit jener Flüssigkeit, die auch für die Jungfrauenlampe im Quartier zu dienen hatte und die den auf Irrwege führenden Namen Petroleum trug. Viermal in einer Stunde musste die Putzwolle weiter herausgezerrt werden, weil sie kohlte und den Kesselraum mit einem undurchsichtigen, dicken, schwarzen Rauch erfüllte, in dem die Rußflocken so dicht flogen wie Heuschrecken in Argentinien während einer Plage. Die Putzwolle musste man mit den bloßen Fingerspitzen herauspulen. Deshalb hatte man nach der ersten Wache abgeschmorte Fingernägel und angeschmorte Fingerspitzen. Wenn man mit seiner Lampe in den Kohlenbunkern schippte, konnte man nicht die Lampe erst ausmachen, weil man ja sonst in den Kesselraum runtergemusst hätte, um sie wieder anzustecken. Stanislav hatte heute bereits eine Doppelwache gerissen. Was das bedeutet, wird noch klar werden. Obwohl er kaum noch kriechen konnte, blieb er doch mit mir noch eine volle Stunde im Kesselraum, um mir beizustehen. 9 Feuer mussten von dem Heizer bedient werden. Und um diese 9 Feuer zu füttern, hatte der Schlepp die dafür nötige Kohle heranzuschaffen. Ehe aber mit dem Heranschaffen der Kohle begonnen werden konnte, waren andere Arbeiten zu verrichten. Da die Feuer selbst auf diese Arbeiten keine Rücksicht nahmen und sie jede Vernachlässigung sofort am Manometer hinausbrüllten oder gar auf der Brücke hinaus heulten, so musste ein erheblicher Vorrat von Kohle im Kesselraum angeschichtet sein, der für diese Zeit der Nebenarbeiten langte. Diesen großen Vorrat musste die abzulösende Wache für die neu antretende Wache hinterlassen, und diese neue Wache hatte, wenn sie abgelöst wurde, einen gleichen Vorrat der nächsten zu übergeben. Dieser Vorrat konnte nur geschafft werden durch eine unmenschlich erscheinende Kraftanstrengung in der Zeit der beiden mittleren Stunden einer Wache, also bei meiner Wache von 1 bis 3. Von 12 bis 1 kamen die Vorarbeiten und um 3 begann das Aschehiefen mit dem Schlepp der neuen Wache. In 2 Stunden also musste alle die Kohle herbeigeschafft werden, die 9 Feuer eines in voller Fahrt befindlichen Frachtdampfers in 4 Stunden verschlingen. Liegt die Kohle in den Bunkern in Front der Feuer, so ist das Heranschaffen der Kohle die kräftige Arbeitsleistung eines gesunden, starken und gut genährten Arbeiters. Liegt die Kohle aber da, wo sie meist auf der Ulrike lag, so ist es die Arbeit von 3 oder 4 starken Männern. Hier hatte diese Arbeit einer zu tun. Und er tat sie. Er war ja ein Toter. Ein Toter kann alles. Und niemand versteht besser anzutreiben, niemand versteht höhnischer zu sagen, schlapper Hund, solltest mich mal sehen, als der Mittote, als der Mitprolet, als der Mithungernde, als der Mitgepeitschte. Selbst die Galeerensklaven haben ihren Stolz und ihr Ehrgefühl. Sie haben den Stolz, gute Galeerensklaven zu sein und nun einmal zu zeigen, was sie können. Wenn das Auge des Kommandorufers, der mit der Peitsche die Reihen entlang geht, wohlgefällig auf ihm ruht, so ist er beglückt, als hätte ihm ein Kaiser persönlich einen Orden an die Brust geheftet.